Boote fahren hinaus aufs Meer in Abendsonne, bringen Menschen über See an Spaniens Küste. Der Wind, die Wellen peitscht so laut, ein Geist, der Mond durch Wolken schaut, legt Silberglanz auf Menschenhaut an der Grenze. In meiner Hand der Kartenfarben blass verschwimmen, der Wind von Afrika wird uns Veränderung bringen. Die Fackeln leuchten in der Nacht, die Hand, das Feuer hat entfacht, auch diese Nachricht überbracht an der Grenze. In dem Dorf, ich wuchs auf, scheint nun nichts mehr so wie einst, jedoch sieht man sich nichts verändern, Tag auf Tag. Niemand es bemerkt, das Brauchtum leise starrt. Des Nachts der Regen klopfte an mein Fenster. Ich ging hindurch den dunklen Raum zum Straßenlichte. Ich glaub, ich seh im Licht auch nun des Jahrhunderts Geisteshauch, der uns erzählt, wir alle stehen an der Grenze. Auf den Inseln, ich wuchs auf, scheint nichts mehr so wie einst, ist nur das Muster, das erscheint, die leere Höhe. Doch ist Fremdheit in der Luft, die ich gut fühle. Die Boote fahren hinaus aufs Meer in Abendsonne, bringen Menschen über See an Spaniens Küste. Der Wind, die Wellen peitscht so laut, ein Geist, der Mond durch Wolken schaut, legt Silberglanz auf Menschenhaupt an der Grenze. An der Grenze. An der Grenze. An der Grenze. An der Grenze.